sometimes. But suddenly you broke me and said you didn't love me anytime. How could I believe you? I didn't see the truth all the time. Der Hauch des Lebens zieht an mir vorbei. Und was du auch sagst, ich bleib dabei. Mein Leben ist verleert am Wert. Und es gibt niemanden, den das noch schert. Niemanden, der nach mir geht. Und niemanden, der ein Wort verliert. Ich reiße mir die Glieder ab und springe in den Teich. Ohne Angst fall ich die Schlepp hinab und sehe plötzlich dich. Da dachte ich, dass es das Ende sei. Und ich dachte, ich bin frei. Bloß merkte ich im freien Fall, ich bin nicht allein und das ist kein Zufall. Ich fliege mit den Schatten durch die längste Schlucht der Welt. Nichts, das mich retten könnte, nichts, das mich noch hält. Ich falle immer tiefer, unter mir seh ich nichts mehr als harte Steine und riesige Felsen. Die Entscheidung war meine und mir kann niemand helfen. Die Klinge habe ich hinter mich gebracht, aber an den Tod habe ich weiterhin gedacht. Niemand konnte mich von meiner Absicht abbringen. Ich bin der Herr in meinen eigenen Dingen. Meinen Weg will ich zu Ende gehen, auch wenn ich mit den Schatten durch die Winde fliege. Durch die Winde flieg in alle Richtungen, am Ende Richtung Sieg. Am Ende Richtung Sieg! Wie gut es sich doch anfühlt, wenn ich mit den Schatten durch die engen Kurven dieser Schlucht flieg. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, dich auszuprobieren, doch hätte ich nie gedacht, dass so etwas könnte passieren, dass so etwas könnte passieren, dass so etwas könnte passieren, dass so etwas könnte passieren. In the far distant future, I'll meet you in the shadows, and you'll see all your hollow words flying in front of your eyes. I'll be one of the shadows in the sky. In the end, this wasn't a surprise. In the end, this wasn't a surprise. Die Klinge hab ich hinter mich gebracht, aber an den Tod habe ich weiterhin gedacht. Niemand konnte mich von meiner Absicht abbringen. Ich bin der Herr in meinen eigenen Dingen. Meinen Weg will ich zu Ende gehen, auch wenn ich mit den Schatten, auch wenn ich mit den Schatten durch die Wind flieg. In alle Richtungen, am Ende Richtung Sieg. Am Ende Richtung Sieg!